3. Guten Morgen, Frau Brauer. Wie geht es Ihnen? Danke, Herr Keller. Gut. Und Ihnen? Ach, nicht so gut. Naja, wir haben heute viel Arbeit. Machen Sie doch bitte schon einmal Kaffee, Frau Brauer.